Mütchen nicht gefällt, was sich so ereignet auf der Welt. Immer, immer wieder zieht's den Vorhang nieder und singt seine kleinen frechen Lieder. Das, was dem Komödchen wichtig schien, zwischen Honolulu und Berlin, wird es ohne Hemmung, innere Beklemmung, durch den Wochenschau-Kakao stets ziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, guten Abend oder auch guten Tag. Ganz wie Sie aufgelegt sind, beziehungsweise ganz wie Sie uns aufgelegt haben. Bisher war es so, dass Sie zu uns kamen, wenn Sie uns sehen wollten. Heute machen wir Ihnen nun einen kleinen Gegenbesuch. Vielleicht ist es etwas dreist, bei Ihnen in der guten Stube Kabarett spielen zu wollen. Fassen Sie es bitte nicht als Hausfriedensbruch auf, aber es soll ja auch ein ganz artiger Besuch werden. Darf ich annehmen, dass Sie es sich in der Zwischenzeit etwas bequem gemacht haben? Tun Sie es ruhig. Wir, das Komödchen, benutzen inzwischen den deutschen Aufwind, um gleich in die höchsten Sphären zu entschweben, in die Stratosphäre.